Welt und Himmel. Welt und Himmel, nimm zu Ohren. Welt und Himmel, nimm zu Ohren. Jesus schreit überlaut. Jesus schreit überlaut. Jesus schreit überlaut. Allen Sünden sagt er ab. Sünden sagt er ab, dass er nun genug hat. Jesus schreit, Jesus schreit. Allen Sünden sagt er an, dass das Leben aufgebaut, welches wir zuvor verloren. Dass das Leben aufgebaut, welches wir zuvor verloren. Überlaut, allen Sünden sagt er an, dass er nun genug getan, dass das aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut, dass das Eden, dass das Eden aufgebaut, aufgebaut, welches, welches wir zuvor verloren, welches wir zuvor verloren, welches wir zuvor